und verließ ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams, der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Da wurde es von dem einen von ihnen angenommen, während es vom anderen nicht angenommen wurde. Der sagte, ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an.